kann hier den einen, die sagen gemein, die mit der Nase mit meinem Gesicht. Der niemals mitmacht, der nicht mal mit lacht, der zu nichts Lust hat und mit keinem spricht. Ich sag euch ehrlich, der wird gefährlich, besonders wenn man ihn im Spiegel sieht. Der Morgenmuffel, Muffel, Muffel, Abendmuffel, Muffel, Muffel, auch die Muffel, Muffel, Muffel, Bademuffel, Muffel, Muffel, Partymuffel, Muffel, Muffel, Dauermuffel, Muffel, Muffel. Was tun wir mit ihm? Dem tun wir auf die Muffel. Geht er, seht ihr, da steht er, der mit den Haaren dunkel auf dem Kopf. Schläfst du, da träumt er, dabei versäumt er alles, was Spaß macht, dieser arme Tropf. Wenn ihr euch umseht, vorsichtig umdreht, dann steht sein Schatten vielleicht schon hinter euch. Der Morgenmuffel, Muffel, Muffel, Abendmuffel, Muffel, Muffel, ach die Muffel, Muffel, Muffel, Bademuffel, Muffel, Muffel. Alle mal herhören auf die schwer hören, wenn jeder mit will, packen wir den Schuss. Wenn alle laut lachen, muss er erwachen und wie der Blitz löst er sich aus dem Lust. Muffel, Muffel, Muffel, Abendmuffel, Muffel, Muffel, Aufstehmuffel, Muffel, Muffel, Bademuffel, Muffel, Muffel, Partymuffel, Muffel, Muffel, Dauermuffel, Muffel, Muffel, was tun wir mit ihm? Auf die Muffel, Muffel, Muffel, Muffel.